Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des Wölferadios, hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg. Willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Ausgabe, nämlich mit einem extra Spezial am Ende über ja, die Trainerdiskussion, die so ein bisschen aufkommt in Wolfsburg. Ich hatte versprochen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und deswegen auch Fans zu Wort kommen zu lassen. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit der aktuellen Situation nach dem 2:3 in Bremen. Ebenfalls ist Thema die Kündigung der Dauerkarten, die der VfL jetzt vorgenommen hat. Da spreche ich mit Betroffenen und Vertretern der Fanszene. Und last but not least, ja, wir haben immer noch 4 Spiele zu absolvieren. Das nächste gegen den FC Augsburg. Und darüber spreche ich mit einem Vertreter der Faninitiative Augsburg Calling. Läuft ja rund. Das Schöne ist ja, dass man sich aussuchen kann, worüber man hier beim Wölferadio spricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig Bock auf das Spiel gegen Bremen, auf die Rückbetrachtung und so weiter und so fort, habe ich echt keine Möge. Letztendlich hat es Ricardo Rodriguez auf den Punkt gebracht. Und zwar mit dem Satz, wir haben versucht zu kämpfen. Ja, also wenn es dafür schon nicht mehr reicht, sondern lediglich beim Versuch bleibt, dann... Ja, holla die Waldfee. Ja, klar, das war so eine Aussage direkt nach dem Spiel getätigt. Da ist man ja noch ein bisschen unter Strom, kann ich alles nachvollziehen. Unterm Strich bleibt aber genau das hängen, was sich seit Monaten, ja mindestens in den Auswärtsspielen in der Bundesliga durchzieht, dass so, wie dort auf den Platz gegangen wird, diese mangelnde Bereitschaft, füreinander zu laufen, den Kampf des Gegners, gerade auch ja, Gegner, die unbequem zu spielen sind, wie in Bremen, da hat der Rasen gebrannt, die wollten unbedingt gewinnen. Da gab es vorher schon die Aktion von den Fans, alles toll, alles super in Grün-Weiß, leider der falsche Verein, die richtigen Vereinsfarben. Und dann gehst du da raus und denkst so, ach ja, und wenn wir gewinnen, ist gut und wenn wir nicht gewinnen, ist auch irgendwie gut. Ich kann es mir immer noch nicht erklären, bin da aber in guter Gesellschaft, wenn ich auch das Zitat von Dieter Hecking gehört habe, was er in der Bild-Zeitung geäußert hat, nämlich, dass er auch nicht so richtig packen kann, woran es liegt. Vielleicht hat er auch was übersehen, sagte er. Ja, kann ich auch ganz, ganz schlecht beurteilen. Unterm Strich fehlen die Ergebnisse. Unterm Strich können wir jetzt sozusagen eigentlich das abhaken, was uns lieb und teuer geworden ist und was eigentlich auch zwingend notwendig ist mit dieser Mannschaft, nämlich international dabei zu sein. Die Voraussetzungen waren super, ja, man hat es aber nicht gepackt und da muss man mal schauen, was ja für Konsequenzen gezogen werden, die ja auch schon angekündigt worden sind. Zuerst hieß es, wir machen keinen Umbruch, dann sagte Klaus Allofs auch zu Recht, mit der Mannschaft werden wir nicht in die neue Saison gehen, jedenfalls nicht in der Form. Auch da, ja, wird es spannend sein abzuwarten. Was aber für mich noch ganz extrem entscheidend ist, dass der Verein sehr, sehr viel Kredit verspielt hat, nach innen und nach außen. Vor allen Dingen in dieser Rückserie. Und darüber möchte ich auch reden mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist heute Benedikt Treuer. Er ist vom bekannten Sportportal spox.com und dort zuständig für den VfL Wolfsburg. Hallo Benedikt. Servus, hi. Du beobachtest ja den Verein sehr intensiv und das schon seit längerer Zeit. Ist der VfL gerade dabei, alles zu verspielen oder sehr viel davon zu verspielen, was man sich in den letzten Jahren oder insbesondere in der letzten Saison aufgebaut hat? Trifft eigentlich schon ziemlich gut, wie du es jetzt eingeleitet hast. Ja, also der VfL hat in dieser Saison schon, ich würde sagen, so deutlich wie wohl noch nie oder so deutlich wie lang nicht mehr seine 2 verschiedenen Gesichter gezeigt in den verschiedenen Wettbewerben. Zum einen natürlich so das maßlos enttäuschende Bundesliga-Gesicht, das andere dann das strahlende Champions League-Lächeln. Und ja, wie du jetzt auch schon angekündigt hast, weil es eben in der Champions League so gut lief, hat man vielleicht so ein bisschen das außer Acht gelassen, was eigentlich viel wichtiger war, und zwar die Bundesliga, weil da geht es ja wirklich darum, sich dann wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren für die kommende Saison. Und das ist ja auch das, was der VfL erreichen möchte. Also bei aller Liebe zur Champions League, so gut es in dieser Saison lief, aber da hat man jetzt schon ein bisschen auch seine wesentlichen Ziele komplett verpasst. Ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, das ist alles so Noch ein bisschen hat das seine Gründe in der letzten Saison gehabt. Da lief ja alles so wunderbar, mega euphorisch gewesen, alle auch im Sommer. Da hat man jetzt schon davon gesprochen gehabt, ja, im Sommer oder in dieser Saison greifen wir die Bayern richtig an. Das sind wir jetzt ein ganz ernstzunehmender Kandidat auf die Meisterschaft. Dann wurde groß investiert. Klar, Kevin De Bruyne ist zwar weggegangen, aber man hat dann mit Draxler, mit Kruse neue Spieler geholt, Nationalspieler geholt. In der Breite, finde ich, ist der Kader viel besser geworden. Und hat dann auch in der Champions League natürlich seine Erfolge gefeiert, bisschen glücklich vielleicht, auch mit ein bisschen Losglück gehabt. Aber ja, dadurch, dass man das nicht geschafft hat, diesen Spagat Bundesliga Champions League, ist man vom eigentlichen Ziel abgerückt. Und jetzt, wie du sagst, steht man ein bisschen blöd da, 6 Punkte Rückstand. Und in den letzten Spielen sehe ich dann nicht mehr die große Chance, dass man sich wirklich noch für Europa qualifizieren kann. Ja. Du hast ja schon ein bisschen was aufgezählt, was so zu der Misere geführt hat. Aber was sind denn so insgesamt deine 3 Hauptgründe, wenn du da das mal bilanzierst? Zum einen vielleicht tatsächlich, so hart es klingt, Motivationsprobleme in der Mannschaft. Also wir spielen in Europa und da auch ziemlich erfolgreich, machen dann die Bundesliga so ein bisschen nebenher. Das ist für mich schon mit der deutlichste Grund, den man in dieser Saison, nicht bei allen Spielern natürlich, also da will ich nicht den Spielern zu nahe treten, aber also Spieler wie Luis Gustavo meinetwegen, Bas Dost, Diego Benaglio, das sind für mich Spieler, die da wirklich vom ersten bis zum letzten Saisonspiel immer vorbildlich vorangegangen sind und denen man da auch nicht großartig was vorwerfen kann. Aber insgesamt fehlte der Mannschaft dann doch so ein bisschen der Nachdruck. Also zum einen im Umgang mit den sportlichen Krisen, die es da wirklich auch gab in der Saison, zum anderen wirklich auch mit der Leistung dann auf dem Platz. Zweiter Grund, hat man sich wirklich auch einfach verrückt machen lassen natürlich. Ich meine, wir Medien sind da nicht ganz unschuldig dran, wenn der VfL dann ins Viertelfinale einzieht, da gegen Real Madrid spielt. Spätestens dann ist da ja wirklich auch fast schon eine Hysterie drum entstanden, dass man die Möglichkeit hat, auch dieses historische Halbfinale. Das wurde dann dadurch noch ein bisschen befeuert, dass man dann auch speziell nach dem sensationellen 2:0 im Hinspiel ja da selbst auch ein bisschen dran teil hatte. Also ich meine, Klaus Allofs hat ja dann selbst davon gesprochen, was das alles für den VfL bedeutet, große Aufmerksamkeit, und plötzlich war wirklich vom Halbfinale die Rede. Also man hat sich da zu sehr von allen äußeren Umständen vielleicht ein bisschen mit reinreiten lassen in dieses Hurra die Champions League, aber was ist eigentlich mit der Bundesliga? Ja, und dann vielleicht drittens, dass man zu sehr jetzt auch Ausreden gesucht hat, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch drumherum. Also so Sachen wie Kevin De Bruyne ist uns abgesprungen, es war der wesentliche Spieler der letzten Saison. Zu sagen, dass der Kader da Probleme hatte, anzuknüpfen an die letzte Saison, wie gesagt, das sehe ich nicht so, dass man das so stehen lassen kann, solche Aussagen, weil der Kader für mich in der Breite deutlich besser ist als im letzten Jahr noch. Also da auch diese Ausreden, die man gesucht hat und sich nicht wirklich mit den eigentlichen Problemen, die man auf dem Platz dann auch hatte, beschäftigt hat, das wären für mich so die größten Gründe. Welche Figur geben für dich Klaus Allofs und Dieter Hecking ab in dieser Saison? Also insgesamt das Gespann Allofs und Hecking, finde ich, funktioniert seit 2012 gut beim VfL. Ich meine, das sieht man an der sportlichen Entwicklung des Vereins. Allofs hat besser denn seine Vorgänger, vielleicht Magath da noch so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal gehabt vorher, aber Allofs hat jetzt wirklich für sich erkannt, glaube ich, dass man sich als Verein oder als VfL Wolfsburg schon über seine Finanzkraft definieren möchte, auch wenn man das jetzt nicht so nach außen nicht so gern zugibt, aber ich meine, es ist ja deutlich, wenn man sieht, was für Spieler da geholt wurden in den letzten Jahren, dass das der Weg ist, den man gehen möchte, dass man mit dem Geld oder mit der Grundlage, die man hat, sich da stetig weiter und ganz nach vorne entwickeln möchte. Dieter Hecking, finde ich, passt perfekt dazu, weil er nicht derjenige ist, der da groß auf den Putz haut jedes Mal und seine großen Worte macht, sondern schon eher der bescheidene Typ, der aber trotzdem eine riesige Autorität ausstrahlt in der Mannschaft, und man hat das immer das Gefühl, er hat seine Leute gut beisammen. In der Saison, ich würde nicht sagen, dass sie eine schlechte Figur machen, es ist einfach so ein bisschen, gerade für Hecking war das jetzt auch was Neues mit der Champions League. Ich meine, er hat jetzt diesen großen Erfolg mit dem Pokalsieg gefeiert letzte Saison. Das war für ihn, glaube ich, auch was, mit dem er erstmal klarkommen musste. Plötzlich interessiert sich wirklich nicht nur Deutschland für den VfL Wolfsburg, sondern ganz Europa. Ich glaube schon, dass das auch ein Spieler so oder ein Trainer so erfahren, wie man dann auch vielleicht ist in der Situation. Da ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre länger dabei. dass einen das trotzdem so ein bisschen aus seiner jährlichen Routine vielleicht rausrutschen kann. Und ich finde, das hat man diesen Jahr beim VfL schon deutlich gemerkt, dass man da nicht ganz genau wusste, wie man jetzt umgehen soll mit diesem, ja, plötzlich in der höchsten Klasse in Europa angekommen und nebenbei ja eigentlich noch auf nationaler Ebene was zu verteidigen. Die glücklichste Figur haben sie nicht gemacht, auch mit ihren Äußerungen dann. Man hat sich zu sehr wirklich auf dieses internationale Geschäft eingeschossen und die Bundesliga vielleicht nicht so ganz für voll genommen oder zu spät jetzt wirklich den Ernst der Lage erkannt. Und zwar lange Zeit ja tatsächlich so, dass auch die anderen Mannschaften, die jetzt da oben um die internationalen Plätze, Bayern und Dortmund vielleicht mal ein bisschen außen vor, dass die ja auch immer wieder gestrauchelt haben oder sich keine Mannschaft da so richtig absetzen konnte. Es war ja auch nie so, dass man das Gefühl hatte, da kann Wolfsburg nicht auf jeden Fall nochmal mit angreifen. Aber jetzt so gerade die letzten Wochen oder speziell nach der Winterpause, da hat man dann vergeblich drauf gewartet, dass beim VfL da vielleicht mal der Schalter oder dass es mal Klick macht im Kopf und auf dem Platz dann tatsächlich auch. Und man den VfL der letzten Saison sieht, das haben sie in der Bundesliga nicht geschafft. Da haben auch sicherlich Alofs und Hecking ihren Anteil dran. Und ja, also das Gesamtkonzept hat in der Saison nicht so gut gepasst wie in der letzten. Jetzt hat Klaus Alofs im Gegensatz zu früheren Ankündigungen gesagt, es wird doch einen Umbruch geben. Welche Auswirkungen würde der denn haben? Was glaubst du? Und welche Spieler müssten denn dann unterm Strich auch gehen? Also ich glaube, er hat gesagt, wir werden nicht mit dieser Mannschaft in die neue Saison gehen, hat aber auch gesagt, es glaube ich nicht, dass da jetzt ein riesen Transferkarussell geben wird beim VfL Wolfsburg. Also es wird interessant zu sehen sein, wie stark die Änderungen ausfallen. Nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League hat man auf jeden Fall genug finanzielle Mittel, um vielleicht auch mal so ein Jahr ohne Europa abzufangen. Und trotzdem ist aber auch klar, Spieler wie ein Schürrle, ein Kruse, ein Gustavo oder Draxler sind nicht beim VfL, um international nur zuzuschauen. Also da wird es vielleicht schon die ein oder andere Überzeugungsarbeit brauchen, um solche Spieler auch zu halten für die kommende Saison. Andererseits bin ich mir relativ sicher, dass der große Kern und auch die vermeintlichen Stars eigentlich im Groß auch beim VfL Wolfsburg bleiben werden. Dass man da eher, so wie man es die letzten Jahre auch gemacht hat, gezielt dann auf einzelnen Positionen, für mich wäre das vielleicht wirklich in der Innenverteidigung noch einen gestandenen Mann zu holen, vielleicht auf den Außenbahnen in der Offensive und vor allem natürlich in der Sturmspitze da mal einen Hochkaräter zu holen, dass man da verstärkt auf den einzelnen Positionen schaut, wen man da holen kann und dann gezielt das Geld auch einsetzt, um in der kommenden Saison womöglich dann wieder deutlich weiter oben zu stehen in der Bundesliga und sich dann für die darauffolgende Saison hoffentlich wieder für Europa zu qualifizieren. Also ich glaube nicht, dass es da ein massives Austauschen der Spieler geben wird im Sommer. So lange soll es ja auch nicht dauern. Klaus Alofs hat ja auch gesagt, die neue Saison beginnt quasi jetzt mit 4 Spieltagen mehr. Also die neue Saison hat dann 38 Spieltage. Was muss der VfL denn anders machen aus deiner Sicht? Also ich glaube, dass dieses auf dem Boden der Tatsachen angekommen, nachdem man jetzt in der Champions League aus ist und jetzt wieder so ein bisschen den Blick fürs Klare bekommen hat. Man sieht jetzt, okay, man hinkt in der Bundesliga wirklich hinterher. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass man das die letzten Wochen gar nicht so ernst genommen hat. Also man hatte eben dieses nette Zuckerbonbon Champions League, das war ja für alle, also es war ja nicht nur im Verein, so ganz Deutschland hat sich für den VfL gefreut, dass man seine Champions League so weit gekommen ist und speziell nach dem 2:0 ist hier eine riesige Euphorie entstanden. Da ist es auch, es ist ein Stück weit menschlich natürlich, dass man dann vielleicht sagt, okay, die Bundesliga, da konzentrieren wir uns dann ab nächster Woche wieder drauf, wenn wir meinetwegen im Halbfinale sind oder eben nicht. Genau das war aber eben der Fehler, dass man die Bundesliga als für mich wirklich wichtigsten Wettbewerb, so schön die Aufmerksamkeit in Europa auch ist, über die Bundesliga qualifiziert man sich eben für Europa, dass man diese Aufmerksamkeit, so wie man es in der letzten Saison hat, wirklich in jedem Spiel auch. Also dieser Professionalismus, den man jetzt in Europa gezeigt hat, dieses Jahr auch wieder zurück in der Bundesliga auf nationaler Ebene hat. Also das hat man letztes Jahr super hinbekommen. Man hatte wirklich das Gefühl, der VfL fokussiert sich von Spiel zu Spiel neu. Sei der Gegner Köln oder Bayern München, das ist dann ganz egal gewesen. In dieser Saison war es eben nicht so. Man hat da zu sehr sich vielleicht ein bisschen auch auf das Potenzial im Kader dann berufen, hat es aber gar nicht abgerufen. Also ich nehme an, dass das wirklich jetzt ein großer Warnschuss war für die kommenden Jahre und dass dem VfL sowas im Eifer des Gefechts oder im Eifer der Euphorie nicht nochmal widerfahren wird. Und wie gesagt, mit dem Potenzial, was man da im Kader hat, da wird es jetzt nicht großartig was am eigentlichen Spiel oder an der Spielidee oder am Trainer oder am Auftreten der Mannschaft taktisch zumindest nicht groß was zu verändern geben. Es ist mehr so ein Kopfding, sich wieder klar werden, dass hinter jedem Spiel oder hinter jedem Erfolg auch viel Arbeit steckt. Und ich nehme an, dass der VfL das ab kommende Saison auch wieder hinbekommen wird. Letzte Frage. Du hast neulich in einem deiner Artikel bei Spox.com geschrieben, der VfL hat den Blick für die Zukunft verloren. Jetzt dann die Frage, wie siehst du denn die Zukunft des VfL? Wie rosig oder wie schwarz ist sie denn? Also wenn man den VfL selbst fragt vermutlich, dann ist das auf jeden Fall dauerhaft unter den ersten dreien, vielleicht maximal vier Mannschaften in Deutschland zu stehen. Und ich meine, dadurch, dass man wirklich VWF als finanzstarken Partner hinter sich weiß oder dass man quasi das Geld von VW nutzen kann, sollte das auf jeden Fall auch machbar sein. Das hat man ja auch gezeigt. Und ich bin auch der Meinung, dass mit Alofs an der Spitze, mit einem Trainer wie Hacking, ich finde es auch gut, dass da jetzt keine große Trainerdiskussion aufkam in dieser Saison, auch wenn es da vielleicht in der Bundesliga nicht so gut lief, dass man mit den Personalien da auf jeden Fall gut aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig zu sein und in der Bundesliga tatsächlich auch oben anzugreifen. Also Bayern und Dortmund sehe ich jetzt nicht, dass der VfL die da so schnell einholen kann, aber so als dritte Kraft hinter den beiden ganz großen Teams sehe ich Wolfsburg da auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Also da kann so ein Jahr, wie das jetzt gelaufen ist, den VfL nicht komplett aus der Bahn reißen. Ich glaube wirklich, dass man den Weg so weitergehen wird. Im Sommer oder gelegentlich vielleicht auch im Winter seine gezielten Einkäufe tätigt, schaut, dass man trotzdem dann aber über den Erfolg in den einzelnen Wettbewerben auch das Geld also wieder reinbekommt, gescheit wirtschaftet. Es ist ja nicht so, dass der VfL in den letzten Jahren Geld um sich geschleudert hat und der Erfolg dann komplett ausblieb. Also man hat gut gewirtschaftet. Ich nehme an, dass das auch so weiter der Fall sein wird, bin ich relativ sicher. Und ich sehe dann Wolfsburg auch in den kommenden Jahren wieder als Champions League-ist und als wirklich starken Vertreter auch aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Optimistische Worte aus München, das war Benedikt Treuer vom Sportportal Spox.com. Danke für das Gespräch. Ebenfalls vielen Dank und schöne Grüße nach Wolfsburg. Nordkurve. Im letzten Wölferadio habe ich da ja mit Bodo Nies vom Fan-Eck drüber gesprochen. Und zwar über die Aktion des VfL gegen Dauerkartenbesitzer sozusagen vorzugehen oder die Dauerkarten sperren zu lassen oder zu kündigen, die nicht häufig genug bei Spielen gewesen sind. Da gab es einigen Ärger drum, hat die Fanseele sehr bewegt, wie ich das auch mitbekommen habe, auch dann letztendlich bei der Recherche. Und einer, der Post gekriegt hat vom VfL und dem seine Dauerkarten gekündigt worden sind, der ist jetzt bei mir am Telefon. Und zwar ist das Mario, auch bekannt als Papa Wolf Moskau. Hallo Mario. Hallo. Ja, du bist einer der Betroffenen. Erzähl doch mal bitte deine Version der Geschichte. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Was ist gerade Fakt? Ja, also Mittwoch, das magische Rückspiel Real Madrid gegen VfL Wolfsburg. Vormittags gucke ich in den Briefkasten, ja, und habe mitgeteilt bekommen, dass mir natürlich für die nächste Saison meine Dauerkarten nicht weiter verlängert werden und die ordentlich und fristgerecht gekündigt werden. Wie viele Dauerkarten sind das denn? Das klingt ja jetzt, als wäre es mehr als eine. Ja, richtig. Ich habe drei Dauerkarten. Eine für mich selber, eine für meinen Sohn und eine für den besten Kumpel meines Sohnes. Und ihr wart alle immer gleichzeitig da oder gibt es da Unterschiede in der Nutzung? Nee, eigentlich nicht. Also wir sind eigentlich regelmäßig zusammen hingefahren. Also meiner einer, ich lasse so gut wie kein Heimspiel aus. Dann Kollege, der immer mitkommt, der steht im Unterrang, der ist eigentlich auch immer da, wenn er nicht selber jetzt gerade in der Landesliga spielt. Und mein 7-jähriger Sohn, der sich dann öfter auch mal kurz entschieden hat, mal nicht mitzukommen und so. Ne? Das heißt, wenn man das jetzt mal so aufdröselt, hat der Verein festgestellt, dass ja mindestens eine dieser Dauerkarten nicht ja in der Form genutzt wurde, wie sich der Verein das vorstellt, hat aber dann alle drei Karten sozusagen gesperrt oder gekündigt. Ja, das ist richtig. Einen Grund hatte man mir nicht geschrieben, weil als ich das Kündigungsschreiben gekriegt habe, habe ich natürlich erstmal angerufen und gefragt, was da Sache ist. Aber am Telefon hat man mir natürlich keine Auskunft gegeben, weil es eine ordentliche Kündigung ist und ich möchte mich dann doch bitte an die Verwaltungsstelle melden. Und da meinte ich, ja, gib mir doch bitte mal eine Telefonnummer. Nein, das muss ich dann schriftlich machen. Dann habe ich natürlich schriftlich hingeschrieben. Ne, man ist ja total aufgelöst, man weiß ja überhaupt nicht, um was es geht. Bist du negativ aufgefallen oder irgendwas? Aber ich habe das schon mal gehört, dass wenn man sein Kontingent an Spiele nicht besucht, dass dann natürlich eine Kündigung ins Haus flattern könnte in der Hinsicht. Naja, dann habe ich da hingeschrieben und ja, man sitzt natürlich dann auf glühenden Kohlen. Abends ist das Spiel, man kriegt keine Antwort. Ja, und so gegen 17 Uhr oder so habe ich dann eine Mail vom VfL-Verwaltungsstelle bekommen, dass die sich die Rechte vorbehalten, ordentlich zu kündigen, ohne Angaben von Gründen, was ich denn auch verstehen müsste. Aber ich könnte mir dann zur nächsten Saison weiterhin eine Dauerkarte zulegen, wenn ich das möchte. Aber die Plätze, die ich zurzeit belege, die sind dann halt verfallen. Jetzt ist ja das Anliegen des Vereins gewesen, so wurde es ja auch in der Presse kommuniziert, dass man ja so gegen die sogenannten Rosinenpicker vorgehen möchte. Also diejenigen, die sich nur so 3, 4 Topspiele anschauen in der Saison und ansonsten die Dauerkarte verfallen lassen und ja aber die Plätze blockieren für diejenigen, die gerne hingehen möchten. Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz direkt, bist du ein Rosinenpicker? Oh, das hat mich dolle getroffen, als ich das gelesen und gehört habe. Ich als Rosinenpicker, also das ist natürlich, wer mich kennt, weiß, ich lebe auch VfL außerhalb des Vereins. Innerhalb der Woche auf meinem Arbeitsplatz ist alles grün-weiß. Ich habe einen Werkzeugwagen, den ich schiebe, in grün-weiß. Man redet mir über nichts anderes. Also ich habe keine andere Anziehsachen, also T-Shirts geschweige denn. Also da ist alles VfL und also das hat mich dann doch schon dolle getroffen, dass man dann so als Rosinenpicker bezeichnet wird. Das Problem ist natürlich der Kleine mit seinen 7 Jahren. Wie gesagt, der dann halt immer unentschlossen war, nicht richtig mit wollte. Mein Fehler war, ich hätte natürlich diese Karten, wo er nicht mitkommt, die hätte ich natürlich in diese Börse stellen sollen, wo man dann seine Karte hätte vermitteln können. Das war mein großer Fehler. Also zum Thema Rosinenpicker, leider nein. Ich bin von 17 Spielen 19 Mal da. Grob geschätzt, nehme auch Auswärtsfahrten mit. Also die Leute, die mich kennen, die wissen das. Das heißt, das höre ich so ein bisschen raus, du als Fan bist aber auch dafür, dass der Verein so eine Aktion gestartet hat, wo man bei den Dauerkarten ein bisschen genauer hingucken möchte. Das ist richtig. Also ich bin absolut Befürworter, wenn man denn auch in seinem Kartenvertrag das dementsprechend auch mal mitgeteilt bekommen hätte, so als Nachschrift, wir sehen jetzt als GmbH fest, dass so und so viele Spiele besucht werden müssen. Man hat es irgendwie mal mitgekriegt, aber wie gesagt, ich beziehe auch keine Zeitung, keine WAZ, keine AZ, wo das denn wohl auch drin gestanden hat. Also ich habe das immer nur durch Mundpropaganda gehört und ehrlich gesagt macht man sich, bevor ich losfahre, ja, eine Stunde vorher, mache ich mir keine Gedanken, dass ich diese Karte noch irgendjemanden unterjubeln muss, damit die gezählt wird. Jetzt bist du ja persönlich nochmal vorstellig geworden, hast mit den Fanbeauftragten selbst gesprochen. Was ist dabei rausgekommen? Ja, also ich muss sagen, man hat ja über Jahre Freundschaften aufgebaut und da sind etliche Leute, die mich dann auch darauf hingewiesen haben, Mensch, besuch doch mal unsere Fanbeauftragten und vielleicht kann man da noch irgendwas regeln oder so. Das habe ich dies heute auch getan. Ich bin da gewesen, also Holger Ballwand und Michael Schrader waren auch beide anwesend und wir sind das alles durchgegangen. Und ich kann so viel dazu sagen, dass die Situation meinerseits und einer anderen Karte eventuell positiv ausgehen könnte, da alles noch nicht unter Dach und Fach ist oder unterschrieben ist, möchte ich insoweit nur sagen, es könnte positiv ausgehen. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Das war Mario Mosko, bekannt auch vielen Fans als Papa Wolf. Danke für die Infos. Ja, schönen Dank, Lenny. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu auch mal ein Thema loszuwerden. Und ich kann die Leute nur ermutigen, wer auch so ein Schreiben bekommen hat und sich ungerecht behandelt fühlt, weil er kein Rosinenpicker ist, ja, die Fanbeauftragten greifen einen unter die Arme. Es wird jeder Fall untersucht und Leute, es kann positiv ausgehen. Jawohl, meine persönliche Meinung übrigens dazu ist, dass der Verein aufgrund ja, der Ereignisse in der Vergangenheit fast schon gezwungen war, irgendwas zu unternehmen. Ich meine, wir wollen alle ein volles Stadion, wir wollen alle nicht die sogenannten Event-Fans, die nur hingehen, wenn Dortmund, Bayern, Schalke und Gladbach zu Gast sind, sondern wir wollen eine durchgängig gute Stimmung, eine gut, durchgängig gut vollbesetzte Arena haben und wir wollen natürlich dann auch den Leuten, die da tatsächlich auch mal hingehen wollen, das ermöglichen, jedenfalls von Vereinsseite aus. Ich habe mit dem Verein übrigens auch selber nochmal gesprochen diesbezüglich. Inzwischen hat es ja sogar noch eine schriftliche Stellungnahme gegeben des Vereins und wörtlich heißt es da drin, leider kam es im Rahmen der Umsetzung der angekündigten Maßnahmen zu einer gewissen Anzahl von Kündigungen, die im Einzelfall noch nicht hätten erfolgen dürfen. Ja, und die Betroffenen sollen sich schriftlich melden unter der E-Mail-Adresse service@vfwolfsburg.de und da wird man dann geholfen sozusagen. Und über diesen Sachverhalt möchte ich auch gerne nochmal mit Daniel von den Supporters reden, war ja auch schon mal zu Gast hier im Wölferradio. Hallo Daniel. Hallo Lenny. Eigentlich wollten wir ja über die neueste Ausgabe von 45 sprechen, dem Fanmagazin, das hier rausbringt. Aber ich nutze natürlich gerne die Gelegenheit, um mal zu fragen, wie stehen denn die Supporters der Dauerkartenthematik gegenüber? Und hast du da weitergehende Informationen für uns? Unsere generelle Meinung haben wir schon an verschiedenen Stellen kommuniziert. Wir sehen die Maßnahme nach wie vor als überaus richtig an. Haben sie ja auch gemeinsam mit anderen Fanvertretern begleitet im Vorfeld oder auch unsere Fanmeinung dazu dem VfL angeraten. Dazu vielleicht auch zu sagen, dass teilweise die Meinung der Fanvertreter war, dass man auch diese Spielegrenze ruhig deutlich nach oben setzen könnte. Also wir stehen da nach wie vor hinter. Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die ganzen Abos gekündigt werden, statt nur der Einzelkarten, die auch tatsächlich betroffen sind. Das liegt nach unseren Informationen an dem System, was der VfL zurzeit für die Kartenverwaltung nutzt. Das heißt, er kann nur das ganze Abo, nicht aber die Einzelkarte kündigen, was aber so leider nicht kommuniziert wird. Ansonsten ist es natürlich auch eine schwierige Situation, da juristisch bedingt keine Kündigungsgründe genannt werden dürfen und die betroffenen Fans so dann natürlich auch ein bisschen im Regen stehen und keine wirkliche Rückmeldung bekommen. Uns selbst als Supporter sind zurzeit etwa 50 Fälle bekannt, wo sich Fans an uns gewandt haben mit ja, ihren Daten, mit ihrer Problematik, was betroffen ist, warum, wie sie selbst die Fälle sehen. Und über diese Fälle werden wir dann auch mit dem VfL ins Gespräch gehen. Und mein Stand ist, dass alle Fans, die ihre Karten rechtmäßig genutzt haben, diese Karten-Abo-Verträge auch verlängern werden können. Nicht aber eben die Karten, die unter die 5-Spiele-Grenze fallen oder mit denen, die auffällig geworden sind bei Schwarzmarkthandel oder ähnlichem Missbrauch. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema, weswegen wir sprechen wollten. Das neue 45-Magazin ist da. Was sind denn die Highlights? Genau, das startet zum Spiel gegen Augsburg im Verkauf. Die dritte Ausgabe ist das mittlerweile schon. Unser Aufmacherthema ist ein Rückblick in Gedenken an Junior Malanda. Dessen erster Todestag war ja im Januar. Daran sieht man auch, dass wir ein bisschen im zeitlichen Verzug sind mit der Ausgabe. Nichtsdestotrotz wollen wir ihm gedenken und haben also einen Rückblick auf sein Werk beim VfL und auch die Ereignisse rund um seinen Todestag so in Worte und Bilder gefasst. Ansonsten haben wir noch das Thema Groundhopper, ein umfangreiches Interview mit zwei Wolfsburger Hoppern, was sicherlich ganz interessant ist, auch mal den Blick auf fremde Plätze zu richten. Wir haben neu eingeführt eine Tattoo-Rubrik, das fällt unter das Motto eine Liebe, die unter die Haut geht, wo also Bilder abgebildet werden von Fans, die sich ihre Vereinsliebe auf die Haut stechen lassen. Da sind wir auch dann angewiesen oder freuen wir uns darauf auf viele Einsendungen, dass uns Fans ihre Motive schicken. Das sind so die großen Themen. Wie und wo ist es erhältlich? Das Heft wird wie zuletzt auch im Fan-Eck im Stadion erhältlich sein, an unserem Stand vor der Nordkurve und tollerweise auch in den offiziellen Fanshops vom VfL Wolfsburg. Sehr schön. Und die nächste Ausgabe dann mit einer 20-seitigen Sonderausgabe über das Wölferradio, richtig? Ja, genau. Das steht schon auf dem Zettel für die Themenliste. Ich denke, da werden wir zusammenkommen. Sehr gut. Ich nehme dich beim Wort. Das war Daniel von den Supporters. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir, Lenny. Kurzpassspiel. Ja, nach der Pokalschwalbe von Arturo Vidal im Spiel gegen Werder Bremen ist ja viel Häme und viel Kritik und Shitstorm über die Bayern im Allgemeinen und über Vidal im Besonderen hereingebrochen. Ja, man hat er sich auch selbst zuzuschreiben. So ein Ding habe ich das letzte Mal tatsächlich auch bei Andi Möller gesehen. Zuerst habe ich gedacht, Junge, Junge, bei dem Luftloch, was der Verteidiger da getreten hat, da müsste der Vidal doch erstickt sein. Aber vielleicht war es ja gar nicht Arturo Vidal, sondern Arjen Robben. Der Erfolg bei Mainz 05 hat natürlich Folgen. Nicht nur, dass er jetzt der Manager da irgendwie nach Schalke geht, wo es ja jetzt schon Ärger gibt. Wünsche da viel Spaß. Auch die Leistungsträger, der Torwart zum Beispiel, Karius, soll kurz vor einem Wechsel nach England stehen. Nicht, dass ihm die Entscheidung noch Zahnschmerzen bereitet. Und Luis Figo, ja, der große, stolze, portugiesische Legendenspieler, bla bla bla bla bla, also der vor Ronaldo war, mit dem ähnlichen Arroganzfaktor, ja, der gibt katalanischen Medien, also die so aus dem Süden Spaniens, da wo Barcelona und so liegt, den gibt er eigentlich keine Interviews, hat jetzt aber eine Ausnahme gemacht, weil die Fragestellerin hübsch war. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich nie einen Spieler von Eintracht Braunschweig interviewe. Kombinationsspiel. Und da geht es natürlich um das Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag in der Volkswagen Arena. Und dazu begrüße ich am Telefon jetzt den Experten von der Faninitiative Augsburg Calling, Gerhard Steckler. Hallo Gerhard. Ja, hallo. Schöne Grüße an Wolfsburg. Ja, Grüße zurück. Wichtigste Frage natürlich, wann wird Markus Weinzierl Trainer auf Schalke? Ja, das ist eine häufig gestellte Frage. Naja, das weiß natürlich kein Mensch. Das kann man schlecht beantworten. Wir haben ja noch bis 2019 haben wir ja ihn quasi unter Vertrag. Und ja, er soll sich hüten. Der muss natürlich bei einem so einem guten Verein wie FC Augsburg bleiben, der gute Mann. Da wäre jeder zufrieden. Also bestimmt, man kann nicht sagen, also wir wollen ihn da haben. Und die Leute fragen immer, ja, und wann geht er zu Dortmund? Wann geht er zu Schalke? Wann geht er zu Wolfsburg? Wann geht er wohin? Der Mann sollte da bleiben. Wie sauer wären denn die Fans in Augsburg, wenn er denn doch ginge am Ende der Saison? Ach mei, also mit Sicherheit gibt es da eine Party, also oder einige oder viele Leute, die enttäuscht wären. Das ist ganz klar. Denn natürlich so einen Spitzentrainer zu verlieren oder auch Spitzenspieler und so weiter, ist natürlich immer ganz hartes Brot, weil da natürlich dann wirklich Kapazitäten dann unseren Verein verlassen. Und das ist natürlich schade und da wären natürlich viele Leute wären da angefressen, inklusive mir, glaube ich. Also das heißt, allerdings ist es halt so, dass wir sind ja im Fußball und die Spieler, die vorher sich natürlich zum Verein bekennen oder Manager oder Trainer oder, die sind natürlich alle in irgendeiner Form von Entwicklung abhängig. Also verdenken könnte man es natürlich nicht, wenn er dann keine Ahnung wohin geht. Allerdings wäre es schon sehr schade und vom Prinzip ist die Entwicklung bei uns sehr, sehr gut. Insofern können wir ausgehen, dass wir auch in den nächsten Jahren die Ansprüche, die der Markus stellen wird, erfüllen können. Dann kommen wir mal zum Sportlichen. Bei uns in Wolfsburg ist es so, dass uns die Champions League, so positiv das da auch alles war, so ein bisschen die Liga verhagelt hat, die Doppelbelastung sozusagen. Bei euch mit Europa League gibt es ja ein ganz ähnliches Phänomen, oder wie siehst du das? Ja, also es ist doch schon erstaunlich. Wir haben ja Leute, also FC Augsburg hat natürlich nicht bei Weitem nicht das Etat wie Wolfsburg, aber trotz alledem ist es so, dass wir auch durch den Verkauf von Baba oder es ist ja auch so, wir haben ja auch Geld investiert in neue Spieler, dass wir den Kader verbreitern. So wie mir das vorkommen ist, war es schon so, dass wir uns relativ sicher waren, dass wir das Richtige getan haben, alle miteinander, um eben diesen Punkt Europapokal-Teilnahme meistern können, auch in der Liga. Ich glaube auch, dass Wolfsburg sich das gedacht hat oder ihr. Aber es ist doch schon sehr erstaunlich, wenn man eigentlich so einen sehr guten Kader hat, dass man dann trotzdem die Leistung in der Liga nicht bringen kann. Das ist für mich persönlich unerklärlich. Also weil Kaderverbreitung, außer was natürlich passieren kann, klar, denn so einen breiten Kader haben wir jetzt auch wieder nicht wie andere, die quasi im Pokal spielen. Und wenn da natürlich dann jemand ausfällt, also zwecks Krankheit und so weiter, dann wird es halt schwerer. Und das hat uns auf jeden Fall getroffen. Und mich wundert es, dass, ehrlich gesagt, mich wundert so ein wenig, dass Wolfsburg, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass Wolfsburg durch diese Doppelbelastung ebenfalls Probleme bekommt in der Liga. Das hätte ich eigentlich auch nicht erwartet. Aber mein Gott, so kommt das. Jetzt können wir nur daraus lernen, dass wir die nächste Teilnahme an der EU dann besser meistern warten. Gibt es denn neben der Doppelbelastung noch andere Gründe, warum ihr da ein bisschen im Sumpf steckt? Wahrscheinlich schon. Also diese Verletzungen weiß jetzt ja ich persönlich natürlich nicht, also woher die resultieren. Wahrscheinlich durch die viele Spiele. Und mein Gott, es kann sowas natürlich auch passieren, wenn eben Leistungsträger ausfallen. Dann ist es immer schwierig, die zu ersetzen und das Team wieder einzuspielen. Also mein Gott, aber es ist doch auch Fakt, dass diese Vereine, die in der ersten Liga sind, aber auch in der zweiten und dritten, also wenn man dann absteigt in die zweite, dann tut man es in der zweiten genauso wieder sehr, sehr schwer, da wieder hochzukommen, genauso von der zweiten in dritte und so. Also das, die Qualität der Kader, die sind schon sehr gut in Deutschland und die anderen schlafen ja nicht. Also richtige Erklärung habe ich nicht. Aber denk halt mal, es war auf jeden Fall durch das, dass wir doch einige Ausfälle zu beklagen haben, dass das schwieriger geworden ist. Vielleicht auch, keine Ahnung, das weiß ich nicht, also bin ich eben kein Psychologe, dass diese Europapokalspiele natürlich schon totale Highlights sind und dass die Spieler, weiß nicht mit welchem, die gehen doch normalerweise mit jeder ist doch immer hochmotiviert bei jedem Spiel. Aber keine Ahnung, dass die Aufmerksamkeit vielleicht anders wird, aber da müssten wir mal die zuständige Personen fragen. Also das ist nur Spekulation, keine Ahnung. Richtig gut ist ja tatsächlich dann ein Wintertransfer bei euch eingeschlagen, nämlich der Alfred Finn Bogason, euer Isländer. Hält der euch denn in der Liga? Yes, guter Mann. Also das war natürlich schon wieder mal so Highlights oder so ein kleiner Wink, dass die Leute schon sehr gut den Markt sondieren und Spieler ausfindig machen, die auch bezahlbar sind. Und das war natürlich schon eine sehr, sehr gute Sache. Die Leistung sieht man jetzt von dem Mann. Der ist ja, das ist schon Kanone. Der ist gut. Der verstärkt uns und so einen brauchen wir. Und also nur sehr, sehr glücklich alle, dass man dass der Reutern Weinzierl, dass unser Team den Bogason quasi, mit ins Team genommen haben. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Ja, ein Spiel von man muss alles geben, also von der FCA-Seite. Die werden sehr, sehr motiviert ins Rennen gehen oder müssen ja auch motiviert sein, denn jeder will natürlich die erste Liga halten und vom Prinzip eigentlich egal, wie der Gegner heißt. In dem Fall haben wir natürlich wieder ganz schwere Granate in Wolfsburg, aber mein Gott, die können nichts anderes machen, wie nur versuchen zu gewinnen, 3 Punkte zu holen. Ich erwarte einen sauberen Kampf als faires Spiel. Ich erwarte ein gutes Spiel, denn Wolfsburg wird ja wohl auch noch eine gewisse Hoffnung haben auf ihr Europa-Dasein, oder ist das schon erledigt? Ja, das ist eigentlich schon so gut wie erledigt. Deswegen, wenn ihr was mitnehmen könnt, dann wahrscheinlich am Samstag. Mein Gott, das wäre ein Traum. Aber es ist doch so, dass die ganzen Fußballspieler, ob es jetzt um was geht oder nicht mehr um was geht, letztendlich geht es ja auch noch um Tabellenplätze und so weiter. Also die Spieler sind doch immer hoch motiviert, gegen andere zu spielen. Das muss man denen nicht extra sagen. Jeder will ja rein, wie weiß ich, euer Kruse und so weiter. Die einzelnen Spieler wollen sie ja repräsentieren. Und insofern werden die Vollgas geben und gerade wenn man dann meint, ja bei denen geht ja nichts mehr, dann oder vielmehr bei solchen Vereinen geht es um nichts mehr. Das ist, glaube ich, wenn man so ins Rennen geht, verliert man. Also wir müssen quasi volle Leistung bringen und ein bisschen zuversichtlich bin ich ja doch, weil unser Verheck wieder dazukommt, Verhack, und hoffentlich sind wir dann wieder in der alten Besetzung oder vielmehr in der alten Leistungsklasse. Und die Statistik habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, wobei Statistik ist ja eigentlich vollkommen uninteressant. Aber zumindest ist es so, dass man so gegen so einen großen Verein wie Wolfsburg ist es trotzdem so, dass man Chancen ausrechnen können und dadurch erwarte ich natürlich schon ein heißes Spiel. Interessant an den Duellen Augsburg-Wolfsburg ist ja auch immer, dass in Augsburg sozusagen Klein-Wolfsburg spielt, nur um mal die Namen Bayer, Kai-Uwe oder auch Marvin Hitz zu nennen. Wer ist denn davon euer Wichtigster, beziehungsweise gibt es noch weitere Schlüsselspieler bei euch? Ich kann nur eins sagen, also diese Zugänge, die wir von Wolfsburg bekommen haben, die waren alle saugut. Da haben wir immer gedacht, Gott sei Dank haben wir diese Spieler. Also klar, ich bin aber nicht derjenige, der aufstellt. Insofern will ich nicht sagen, dass der Kai-Uwe muss unbedingt spielen. Ich meine, das ist natürlich auf jeden Fall ein Spieler, der sehr positiv in Erscheinung tritt. Also ich persönlich will es immer ganz gern, wenn der Kai-Uwe spielt. Aber Fakt ist ja, mein Gott, diese Frage kann doch nur ein Trainer. Das ist ja totale Spekulation. Wenn ich aufstellen würde, mein Gott, dann wird der Laden aber ziemlich schnell in der zweiten Liga rumschwimmen. Das ehrt dich natürlich, dass du das sagst. Wenn du von, ja, vom weit entfernten Augsburg mal nach Wolfsburg schaust, was nimmst du da wahr? Wie siehst du den VfL auch in der Entwicklung der letzten Jahre? Na, fantastisch. Fantastische Entwicklung. Kann man hingucken und sagen, so geht das auch. Also ja, das will ich jetzt groß sagen. Außerdem, dass wir so von außen stehen, also von meiner Warte aus, ist es schon erstaunlich, wie viel Potenzial, also was ihr da schon gemacht habt mit Meisterschaft und dann Champions League. Also es ist schon sau erstaunlich, da müssen wohl schon die richtigen Leute am Ruder hocken, dass man quasi das, was da geleistet wird, dass man das tatsächlich so weit bringt, kann man nur sagen, Heidenrespekt und ihr bildet es ja auch sehr, sehr gut aus. Also ja, es ist mit Sicherheit eine Bereicherung in unserer Liga. Also ja, so stellt sich für mich Wolfsburg dar, wobei natürlich, klar, Wolfsburg kenne ich bisher leider nur eben, ich war leider noch nicht in Wolfsburg, ich werde das natürlich sofort versuchen zu ändern, eventuell am Wochenende schon. Für mich ist ganz klar, ach, das ist doch das VW-Werk mit Anhang und Leute. Und das ist das, was ich halt von Wolfsburg, also unserer Automobilstadt, so kenne. Wollte das aber ganz gerne mal näher kennenlernen, denn hat auf jeden Fall das Sympathische einer Arbeiterstadt. Oh, das geht ja runter wie Öl nach den schwierigen letzten Wochen, sagen wir mal so. Aber die Zusammenarbeit mit gegnerischen Fans oder das Get-Together, sage ich jetzt mal, das wird ja bei euch sowieso sehr groß geschrieben, unter anderem mit dem Projekt, was du da auch repräsentierst, dieses Augsburg-Calling. Kannst du da mal ein Wort mehr zu sagen? Wir haben da verschiedene Ausbaustufen unserer Aktion. Das bedeutet, mit zum Beispiel Standard, wir machen es mit allen Vereinen, mit allen Fans, alle werden eingeladen, die in Augsburg zu Gast sind, zu einer zumindest Stadtführung und wir hissen immer die Fahnen vom gegnerischen Verein und vom FCA in der Touri-Info, um ein Zeichen zu setzen, also dass wir quasi das Gastfans willkommen sind. Und das ist Augsburg Calling, das ist eine wichtige Institution, wo wir hier aufgebaut haben. Ja, das klingt auch nach einer sehr, sehr schönen und einmaligen Sache, finde ich. Wer sich dafür interessiert, Augsburg Calling, der kann gerne bei Facebook bei euch auf der Seite mal vorbeischauen, da gibt es noch ein paar mehr Infos. Nochmal zurück zum Samstag, letzte Frage. Ja, du hast vorhin schon so angedeutet, was für euch vielleicht möglich ist. Sag mal einen Tipp. Mein Gott, ich nehme meinen schönen Tipp. Also vom Prinzip sage ich immer, dass wir 3-0 gewinnen. In dem Fall wird die sagen, eventuell 2-1 für uns, für einen ewig Sieg und glorreichen. Also mein, wie gesagt, sorry, aber was soll's, also so schwierig wird es ja für euch nicht. Wir würden es also auf jeden Fall dringend brauchen, aber das sagt ja wohl jeder Verein, das wird ja Wolfsburg behaupten. Ja, das stimmt und ich wäre sehr dafür, dass die 3 Punkte auch in Wolfsburg bleiben. Das war Gerhard Steckler von der Fan-Initiative Augsburg Calling und Experte für den kommenden Gegner des VfL. Vielen Dank für das Gespräch. Jo, sehr gern und toi toi toi für alles, was kommt. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Zirkus ist zu Gast in Braunschweig und ganz besonderes das Highlight des Abends ist eine Löwendompteur-Nummer. Und der Dompteur greift sich zum Schluss einen Löwen, zieht seine Hose runter, also nicht die vom Löwen, sondern seine eigene, und hält dem Löwen ins geöffnete Maul sein Gemächt. So, das Publikum, oh, da schnappt der Löwe zu und der Dompteur haut dem Löwen voll auf den Kopf und das Maul geht sofort auf und nichts ist passiert. Ne? Ah, Publikum voll am Applaudieren und so weiter. Der Dompteur macht dasselbe nochmal rein, Löwe schnappt zu, auf den Kopf hauen und ist frei und ist nichts passiert. So, Und der Dompteur wendet sich ans Publikum und sagt, es ist völlig ungefährlich, ich suche jetzt einen Freiwilligen, wer möchte das denn auch gerne mal machen? Und da steht in der ersten Reihe ein Eintracht Braunschweig-Fan auf und sagt, ich würde es ja machen, aber bitte nicht so doll auf den Kopf hauen. Ja, das war's wieder mit dem Wölferadio, jedenfalls mit der regulären Ausgabe. Bitte bleibt dran. Nach Ende der Titelmelodie gehen wir über sofort in ein Spezial, Wölferadio-Spezial, über das Thema Trainerdiskussion. Ist Dieter Hecking noch der richtige Trainer für den VfL? Viele Fans stellen das inzwischen in Frage und ich habe versprochen, mich dem Thema zu widmen, weil hier im Wölferadio auch jeder seine Meinung frei sagen kann. So ist jedenfalls das Ziel der Sendung. Und deswegen spreche ich hier gleich stellvertretend für alle Fans, die diese Meinung haben und der Person Dieter Hecking kritisch gegenüberstehen, mit Wolfsblock-User Diego1953. Ich darf mich bis hierher erstmal bedanken, wie immer auch an Norman für die technische und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Bleibt schön dran und natürlich geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.